Kundgabe 5998. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.07.1954. Kraft des Willens durch Jesu Kreuzestod. Jeder Mensch kann auf Erden sein Ziel erreichen, wenn er es will. Denn dafür brachte der Mensch Jesus sich selbst am Kreuz als Opfer dar, damit es keinem Menschen an Kraft mangelte, die er für seinen Aufstieg zur Höhe benötigte. Und auch der Wille erfährt eine Stärkung durch die Gnade des Erlösungswerkes. Aber er bleibt ewig frei, sodass also der Mensch selbst den Ausschlag gibt. Sein Wille wird erprobt während seines Erdenlebens, der aber auch im Widerstand verharren kann, dann aber die Seele auch die Folgen dessen tragen muss. Vor dem Kreuzestod Jesu waren die Seelen gefesselt, und sie lagen am Boden und konnten sich nicht selbst erheben. Der göttliche Erlöser aber schreitet an allen vorüber und bietet ihnen seine Hand an, dass sie sich aufrichten können und ihm folgen, ohne dass der Gegner Gottes sie hindern kann. Wer seine Hand erfasst, der entwindet sich jener Macht und er wird frei, denn wer Jesus Christus folget, der wird in ein Lichtreich eingeführt, und Licht und Kraft ist auch sein Anteil. Doch ob er seine Hand erfasst, das steht ihm völlig frei. Und also werdet ihr Menschen erkennen, dass ihr selbst etwas dazu tun müsset, um frei zu werden, dass euer Wille tätig werden muss, dass es an euch selbst liegt, ob ihr freie und selige Geschöpfe werdet. Und darum ist es euer eigenes Versagen, eure eigene Schuld, wenn ihr das Ziel nicht erreichet. Und keiner wird sagen können, es sei ihm nicht möglich gewesen. Darum auch traget ihr selbst die Verantwortung für eure Seele, solange ihr auf Erden lebt, wo euch ständig Hinweise zugehen, dass ihr nur zu dem Zweck auf Erden lebt, euch zu befreien aus der Macht, die euch gefangen hält. Und dass ihr es auch könnt mit Hilfe Jesu Christi. Ihr werdet ständig hingewiesen auf ihn, und ihr brauchet nur die Gnaden zu nützen, die er euch erwarb und die euch reichlich zur Verfügung stehen. Aber ihr müsset ihn anerkennen. Ihr müsset bewusst ihn um Beistand anrufen in der Erkenntnis eurer eigenen Schwäche und Hilflosigkeit. Ihr müsset bewusst euch abkehren von seinem Gegner und zu ihm hindrängen. Dann erfasst euch seine Liebe. Und an seiner Hand erreichet ihr sicher das Ziel. Ohne ihn aber ist euer Erdenleben ein Leerlauf, und ihr stehet am Ende noch immer dort, wo ihr anfangs standet, als ihr euch als Mensch verkörpern durftet. Und ihr könnet nicht von der Schuld freigesprochen werden, euren Willen nicht recht genützt zu haben, und ihr empfanget nun auch für diese Schuld euren Lohn, den euer eigener Wille euch erworben hat. Amen.